Ein alttestamentarisches Wort macht in diesem dritten nachchristlichen Jahrtausend eine neue Karriere. Die Sintflut hat beste Chancen, zum Wort des Jahres 2002 gekürt zu werden. Sintflutartige Regenfälle, wie es immer heißt, haben in weiten Teilen Europas die Flüsse anschwellen lassen, wie es die Menschen dort noch nicht erlebt haben. Und das Fernsehen liefert Bilder, wie wir sie sonst eigentlich nur aus Bangladesch kennen. Die Überschwemmungskatastrophen in Sachsen und Bayern, in Österreich und Tschechien, sie stehen auch im Mittelpunkt dieser Sendung. Die weiteren Themen: ein gestörtes Verhältnis, was Firmenchefs von den Arbeitsämtern halten. Ende der Debatte. Die Hartz-Kommission will keine Amnestie für Steuersünder. Generationenwechsel, Kabinettsumbildung in Brandenburg und ein Gericht stellt sich quer. Israels Behörden dürfen drei Palästinenser vorerst nicht abschieben. Um 18.40 Uhr folgt dann die Sendung Hintergrundpolitik. Thema heute: inszenierte Wirklichkeit, wie Massenmedien Tatsachen schaffen. Die Menschen in Sachsen können sich an eine solche Katastrophe nicht erinnern. Es ist eine Jahrhundertflut, die alle bekannten Dimensionen sprengt. Die Wassermassen, die sich nach tagelangem Dauerregen aus dem Erzgebirge in die Elbe und ihre Nebenflüsse ergießen, haben zahlreiche Orte unter Wasser gesetzt. Zwei Menschen sind bislang ums Leben gekommen, weitere sieben werden vermisst. Die Landeshauptstadt Dresden wird von den Fernzügen der Bahn nicht mehr angefahren. Die wichtigsten Autobahnen sind gesperrt. Zwei Zeitungen erscheinen morgen mit Notausgaben und das Telefonnetz ist zum Teil lahmgelegt. Zur aktuellen Situation aus Dresden, Axel Kühn. Die Rekordniederschläge der vergangenen Tage haben ganz Sachsen unter Wasser gesetzt. 30.000 Menschen müssen in den nächsten Stunden noch evakuiert werden, sagt der Katastrophenschutz. Ministerpräsident Georg Milbrath sprach am Mittag von der größten Naturkatastrophe, die das Land je erlebt hat. Die Landeshauptstadt Dresden ist im Ausnahmezustand. Der Elbpegel steigt immer weiter. Die 7-Meter-Marke wird wahrscheinlich in der Nacht überschritten. Noch in der vergangenen Woche betrug der Pegel nicht einmal 2 Meter. Besonders kritisch ist die Lage in der Dresdner Innenstadt. Ein Nebenfluss der Elbe, die Weißeritz, hat mittlerweile das gesamte Zentrum überspült. Die braune Flut aus dem Osterzgebirge steht meterhoch im Hauptbahnhof. Dort sind Züge im Wasser verschwunden. Nur noch die Stromabnehmer der Lokomotiven ragen aus der Flut. Und im historischen Zentrum sind die Touristenziele Semperoper, Schloss und Zwinger im Wasser verschwunden. Rolf Gritschel von der Dresdner Feuerwehr. In der Galerie Altemeister läuft das Archiv, der Fundus voll, sodass die Bilder dort so schnell wie möglich rausgeräumt werden, gleichzeitig auch auspumpen, sodass wir diese Kunstschätze, die wir halt in Dresden nun mal haben, auch retten können. Wenn das überhaupt noch gelingt. Das Wasser der Weißeritz hat auch die Einkaufsmeile Prager Straße in einen See verwandelt. In den Kaufhäusern schwimmen die Waren, Straßenbahnen sind über die Hälfte im Wasser verschwunden. Neben dem Wasser der Weißeritz kommt das der Elbe noch hinzu. Der Pegel soll in der Nacht um weitere 2 Meter steigen. Seit einigen Minuten sind alle Dresdner Elbbrücken in der Innenstadt gesperrt. Rolf Gritschel. Der Elbepegel steht in etwa jetzt bei 7 Metern. Prognostizieren könnte man vorerst bis morgen Mittag eventuell 7,50 Meter. Wie es sich dann entwickelt, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber mir ist bekannt, dass in der Tschechischen Republik das Wasser auch noch steigt durch Regenfälle, die es dort gibt. Und irgendwann kommt das ja auch mal zu uns. Neben Dresden sind zahlreiche andere Städte an der Elbe vom Hochwasser betroffen. In der Porzellanstadt Meißen rauschte in der Nacht eine 1,5 Meter hohe Flutwelle durch die Innenstadt. Die Triebisch, ein Nebenfluss der Elbe, war plötzlich angestiegen. Eine Anwohnerin. Die Triebisch ist übergelaufen. Der kleine Fluss, das kleinste, was es gibt eigentlich in Meißen. Der Elbe wird wohl die Nacht noch kommen. Der Katastrophenschutz im Meißener Landratsamt ist schlichtweg überfordert. Der erste Beigeordnete Ulrich Zimmermann. Ein solches Hochwasser ist kaum, sage ich mal, mit menschlichen Ermessen in den Griff zu kriegen. Wir können nur die Bevölkerung warnen. Wir können die notwendigen Evakuierungen vornehmen. Wir können keine Staudämme anlegen. Dies liegt also nicht in unserer Macht und dafür haben wir auch gar nicht die Technik. Auch in anderen Teilen Sachsens heißt es Land unter. Problemfluss Nummer 1 ist die Mulde. Aus dem Erzgebirge kommend hat das Hochwasser die Städte Freiberg, Döbeln und Grimma erreicht. In Grimma ist die Stadtmauer versunken, das schlimmste Hochwasser, das die Stadt jemals heimsuchte. Und auch an der Pleiße in den Städten Gößnitz und Altenburg ist die Lage weiter dramatisch. Der Pegelstand hat zwar leicht nachgelassen, die Erde hat sich in den letzten Stunden aber so vollgesaugt, dass selbst Nieselregen nur noch oberirdisch abfließt. In Dresden aber werden in der Nacht noch 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Aus der sächsischen Landeshauptstadt war das Axel Köhn. In Sachsen ist also der Höhepunkt des Hochwassers noch nicht erreicht. In Niederbayern und besonders rund um Passau haben die Menschen möglicherweise das Allerschlimmste hinter sich. Der Pegel der Donau geht seit dem frühen Nachmittag nach einem Höchststand von 10,81 Meter etwas zurück. Die politische Prominenz vergaß heute mal für einen Tag den Wahlkampf. Bundesinnenminister Otto Schily und der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber informierten sich an Ort und Stelle über die Katastrophe. Ein Bericht von Peter Quitton. Weite Teile der Passauer Altstadt stehen metertief unter Wasser. In den ufernahen Gebieten mussten viele Menschen ihre Häuser verlassen. Zahlreiche Einwohner können nur noch von Booten aus mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden. Hunderte Helfer sind hier im Dauereinsatz. Dennoch bleiben die meisten Passauer erstaunlich gelassen, wie Hermine Gruber. Soll ich weinen? Ich bin gestern Abend ins Bett, ich habe einen Schoppen Wein getrunken und habe geschlafen, dass ich heute wieder zu guten Kräften gekommen bin. Am Vormittag war auch Bundesinnenminister Otto Schily nach Passau gekommen, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und er kündigte Hilfen von der Bundesregierung an. Außerdem soll die Kreditanstalt für den Wiederaufbau ein Kreditprogramm auflegen, so Schily. Und als dritte Möglichkeit meine ich, dass wir auch einen Spendenaufruf veröffentlichen sollten, sodass die Hilfsbereitschaft unserer Menschen auch sich darin wieder ausdrückt. Ich glaube, wenn wir im Ausland helfen, das tun wir ja doch in sehr großzügiger Weise und das ist auch lobenswert, aber wenn die Menschen in unserem eigenen Land in Not sind, dann müssen wir auch etwas für sie tun. Wir können uns nicht nur dann großzügig erweisen, wenn es im Ausland um einen Notstand geht. Auch die bayerische Staatsregierung kündigte Hilfen an. Diese sollen morgen im Kabinettsausschuss beschlossen werden. In ganz Ostbayern stehen zahlreiche regionale und überregionale Straßen unter Wasser. Die Innenstädte von Cham und Zwiesel wurden überschwemmt. In Nittenau im Norden von Regensburg wird der Höchststand des Flusses Regen erst noch in der Nacht erwartet. Ebenso donauaufwärts. Dort wurden in Donauried und Donaumoos gezielt Wassermassen aus dem Flussbett ausgeleitet. Landwirtschaftliche Nutzflächen wurden unter Wasser gesetzt. Dennoch mussten zahlreiche Donaubrücken gesperrt werden. Katastrophenalarm besteht nach wie vor in den Landkreisen Passau, Cham, Schwandorf, Traunstein und Berchtesgadener Land. In Ebersberg, Rosenheim, Garmisch-Partenkirchen und Regen konnte dagegen der Katastrophenalarm aufgehoben werden. In Schwaben und Oberbayern ist das Wasser größtenteils wieder auf dem Rückzug. Hier haben die Aufräumarbeiten begonnen, wie beispielsweise im oberbayerischen Fremdenverkehrsort Ruhpolding, der gestern noch von den Wassermassen eingeschlossen war. Die Hochwasserlage in Bayern, das waren Informationen von Peter Quitton. Keine Entwarnung in Österreich. Die Stadt Ybbs an der Donau ist überflutet. Steyr in Oberösterreich ist nach einem Dammbruch von der Umwelt abgeschnitten. 7 Menschen sind in den Fluten umgekommen. Die Schäden, soweit sie überhaupt schon absehbar sind, werden auf 3 bis 4 Milliarden Euro geschätzt. Jetzt rollt die Flutwelle der Donau Richtung Wien. Wie sich dort die Menschen auf das Hochwasser vorbereiten, dazu eine Reportage von Gerald Herter. Blau ist die Donau auch in Wien nicht mehr. Braune Wassermassen drücken sich durch das Flussbett. Zumindest an der U-Bahn-Brücke, also am Oberlauf, ist die Donau noch nicht über die Ufer getreten. Die meisten der Fahrgäste schauen trotzdem etwas beunruhigt auf den Wasserspiegel. In ein paar Minuten kann André Feldschack von der U-Bahn-Station seine Wohnung erreichen. Doch obwohl er so nah an der Donau wohnt, macht er sich wegen des Hochwassers noch keine Gedanken. Wenn schönes Wetter ist, dann ist dort eine wunderbare, glatte Wasseroberfläche. Hunderte oder Tausende von Leuten hier auf der Donauinsel, die dann die Sonne genießen, baden gehen und sich entspannen. Das Freizeitgelände Copacabana ist bereits überschwemmt worden, denn es liegt direkt am Ufer der neuen Donau. Bis Mitternacht hatten die Wirte noch versucht, die Einrichtung ihrer Restaurants wegzuschaffen. Der Wiener Pensionist Rudolf Schirmer hat hier alles im Blick. Mit seinem Fotoapparat hatte er das Hochwasser im Frühjahr festgehalten, vom Sperrwerk bis zum Ölhafen. Jetzt regnet es ihm dafür zu stark. Der Sommer ist vorbei, sagt der 69-jährige Rentner. Ich gehe normalerweise baden, ja, herrliches Wasser. Ja. Die Leute vom Hochwasserdienst des Wiener Magistrats sehen das in diesen Tagen anders. Rund um die Uhr ist die Einsatzzentrale mit 2 Beamten besetzt. Inzwischen fragen immer mehr Anrufer nach Sandsäcken. Diplom-Ingenieur Christoph Langthaler erwartet im Wiener Stadtgebiet zwar die Überflutung eines Autobahntunnels. Ständig rufen Feuerwehr und Polizei hier an. Vom Hochwasser lässt er sich trotzdem nicht aus der Ruhe bringen. Es gibt deswegen keinen Krisenstab in Wien, weil wir an sich also keine Krise erwarten in Wien. Langthaler setzt auf die Hochwasserschutzanlagen der österreichischen Hauptstadt. 430 Millionen Euro hat die Ausbaggerung, der Bau von Dämmen, Entlastungsrinnen, Wehren und Regelwerken seit den 70er Jahren gekostet. Deshalb glaubt der Ingenieur jetzt, alles im Griff zu haben. Hier haben Sie also die Anzeigetafel. Hier haben wir die wesentlichen für die Abfuhr des Hochwassers in Wien maßgeblichen Pegelstände da. Wir haben also den Pegel Korneuburg, das ist unser wesentlicher Referenz. 733 Zentimeter sind 3 Stellen, auf dieser Anzeige sind 5 Stellen. Na, das hat also mit dem nichts zu tun, also da kann man beruhigt sein. Das ist also nur vom elektronischen System her. Selbst Aufzeichnungen des Jahrtausendhochwassers von 1501 hatten die Ingenieure studiert, bevor sie die Schutzanlagen entwarfen. Wenn man also zurückblickt, das letzte derartige letzte Katastrophenereignis war 1954. Das war dieses Jahrhunderthochwasser. Damals ist die Stadt Wien ganz knapp an einer Katastrophe vorbeigegangen. Da wären also die ganzen linksufrigen Stadtteile unter Wasser gestanden. Damals waren 70.000 Bewohner linksufrig, jetzt sind es 300.000. Sogar Teile der Innenstadt waren damals überschwemmt worden. Auch der Pensionist Rudolf Schirmer kann sich daran noch erinnern. Trotz der Dämme und Regulierungswerke leiden auch viele Wiener unter dem Hochwasser. Das Dach des Westbahnhofs ist undicht geworden. Viele Reisende warten auf verspätete Züge und einige Touristen sind nicht ganz freiwillig mit der Bahn gekommen. Zum Beispiel Anne Lampe aus Deutschland. Ja, nicht gerade angenehm. Wir waren mit den Fahrrädern unterwegs, ja, und haben leider nicht die ganze Tour machen können. Sie wollten von Passau nach Wien fahren? Genau. Jetzt besuchen wir Wien. Machen uns 3 schöne Tage noch in Wien hoffentlich. Ein junger Norweger sagt, er sei mit seinen Freunden gestern aus der Tschechischen Republik angereist. Dort sei alles überflutet, meint er, und schon deshalb sei das Regenwetter in Österreich doch auszuhalten. Aus Wien war das ein Beitrag von Gerwald Herter. Und Hochwasser zum vierten. Wir schauen nach Prag. Die tschechische Hauptstadt bereitet sich auf die schlimmste Überflutung seit mehr als 100 Jahren vor. Der Scheitelpunkt des Moldau-Hochwassers wird heute Abend erwartet. Der Fluss führt dann nach Angaben der Stadtverwaltung 30 Mal mehr Wasser als normal. Tausende Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Stromversorgung ist schon teilweise zusammengebrochen. Bisher sind bei den Überschwemmungen in Tschechien 7 Menschen ertrunken. Aus Prag berichtet Christoph Schäffer. Seit den frühen Morgenstunden sind sie zu hören, die Sirenen, die Lautsprecher durchsagen, mit denen die Bewohner der moldaunahen Stadtteile zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgefordert werden. Die Prager Altstadt, die Stadtteile Smíchov, Karlín und Holešovice, sie sind vor allem betroffen von den Fluten, die immer weiter in die Stadt vordringen. Doch von etwa 50.000 Menschen, die nach Plänen des Magistrats bis zum Mittag hätten evakuiert sein sollen, haben längst nicht alle ihre Häuser verlassen. Feuerwehrdirektor Dalibor Gossmann fürchtet das Schlimmste. Wenn die Leute jetzt zu Hause bleiben, werden sie sich nachher beschweren, sie seien nicht rechtzeitig gewarnt worden. Aber das stimmt nicht, sie wurden früh und deutlich gewarnt. Es ist unverantwortlich, in der Wohnung zu bleiben, denn dann kann es passieren, dass auch die Retter gerettet werden müssen, weil wir unter dramatischen Bedingungen eingreifen müssen, und zwar völlig unnötig. Tschechiens Innenminister Stanislav Gross drohte allen, die ihre Wohnung nicht auf Anweisung verlassen, mit der Polizei und mit Strafen. Etwas milder gestimmt ist Prags Oberbürgermeister Igor Niemetz. Das bedeutet, dass die Betroffenen 4 Tage ohne Strom und ohne Trinkwasser sein werden. Wir sind aber darauf vorbereitet, sie mit Hilfe von Militärtechnik aus dem Überschwemmungsgebiet herauszuholen, wenn sie sich melden. Die Flutwelle hat Prag trotz der tagelangen Regenfälle überraschend getroffen. Noch in der Nacht war außer einigen Uferstraßen nichts überflutet. Jetzt steigt der Pegel alle 15 Minuten um 10 Zentimeter. Am Abend werden 8 Meter erwartet, das Doppelte des Normalpegels. Oberbürgermeister Igor Niemetz. Die Situation in Prag ist wirklich ernst. Am Mittag flossen mehr als 3000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch die Stadt. Am Abend erwarten wir 4.500 Kubikmeter pro Sekunde. Das wäre mehr als beim Jahrhunderthochwasser. Selbst das verheerende Hochwasser von 1890 würde damit übertroffen. Sogar der Altstädter Ring im Zentrum der Prager Altstadt wäre dann überflutet. Die Kunstwerke aus der angrenzenden Nationalgalerie wurden vorsorglich in höhere Stockwerke gebracht. In anderen tschechischen Städten sind bereits weite Teile des Zentrums überflutet, so in der UNESCO-geschützten Altstadt von Český Krumlov und in Budweis. Auch das westböhmische Pilsen meldete Überflutungen im Zentrum. Die berühmte Urquellbrauerei musste geschlossen werden. Aus Prag war das Christoph Schäffer. So viel zunächst an Berichten über die Flutkatastrophen in Europa. Ins Inland. Seit der Affäre um geschönte Vermittlungsstatistiken steht die Arbeit der Arbeitsämter unter intensiver Beobachtung. Die Reform der Arbeitsverwaltung war und ist eines der wesentlichen Ziele sowohl des neuen Behördenchefs Gerster als auch der Hartz-Kommission. Wo es im Argen liegt in der Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsämtern und der Wirtschaft, das beleuchtet jetzt eine Forsa-Studie. Das Meinungsforschungsinstitut hat in den 181 Arbeitsamtsbezirken jeweils 100 Firmen befragt, was sie von den Diensten des jeweiligen Arbeitsamts halten. Das Ergebnis ist ein Bild mit Licht und Schatten, das eine häufig gestörte Beziehung offenbart. Axel Brauer-Rabinowitsch. Die Arbeitsämter sind offenbar besser, als viele vermuten. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa bei 1800 Unternehmen im Auftrag der Zeitschrift Impulse ergab, dass gut 60% der Firmen mit Service, Beratung und Qualifikation der Arbeitsämter zufrieden sind. Dabei ist auffällig, dass die Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern umso enger wird, je größer das Unternehmen ist. Nicht zufrieden allerdings sind die Firmen mit dem eigentlichen Kerngeschäft, nämlich der Vermittlung von Arbeitskräften. Chefredakteur Thomas Vogt. Bei Firmen mit mehr als 100 Mitarbeitern ist jeder vierte Chef völlig unzufrieden mit dem angebotenen Bewerbern, bei Betrieben bis 5 Mitarbeitern sogar mehr als jeder dritte. Weiteres Handicap für die kleinen Firmen, sie werden vom Arbeitsamt offenkundig seltener über Arbeitsförderungsmaßnahmen umfassend informiert, zu Deutsch, die Großen kassieren die Subventionen, die Kleinen gehen leer aus. Dafür machen die Firmen allerdings weniger die Arbeitsämter als den Fachkräftemangel verantwortlich. Dennoch sind die Negativbeispiele erschreckend. In Stuttgart suchte eine Firma einen Ingenieur mit besten Englischkenntnissen. Das Arbeitsamt schickt ihm 3 Russen. Einer davon spricht Deutsch, Englisch keiner. Stuttgart belegt den letzten Platz auf unserem Ranking. Oder ein Beispiel aus Köln, das im Ranking am zweitschlechtesten abschnitt. Die Inhaberin einer Großbäckerei braucht einen Auslieferungsfahrer. Der vom Amt vermittelte Mann kann jedoch weder lesen noch schreiben, als sie eine Fachverkäuferin benötigt. Zitat, ich sagte, dass wir Wert auf gepflegtes Äußeres legen, erscheint eine Obdachlose, erkennbar ohne Interesse am Job. Dass es auch anders geht, zeigen vor allem die ostdeutschen Arbeitsämter, die 4 der 5 besten Einrichtungen stellen. Sieger wurde überraschend Plauen. Noch einmal Vogt. Das größte Problem der Arbeitgeber in Plauen ist die Abwanderung von Fachkräften in die alten Bundesländer. Eigentlich müsste das Arbeitsamt tatenlos zusehen, denn in den Bezirksgrenzen enden die Befugnisse der Behörde schließlich. Nicht so in Plauen. Eine Eigeninitiative baute das Arbeitsamt dort gemeinsam mit Stadt und IHK eine Fachkräftebörse auf, die auch Personen erfasst, die bereits in den Westen abgewandert sind. Trotz seines Ukases des neuen BfA-Präsidenten Gerster haben auch 50 Arbeitsamtdirektoren Forsa Rede und Antwort gestanden. Sie waren vor allem unzufrieden mit der Bundesanstalt selber, wie Forsa-Chef Göhner erläuterte. 54% haben sehr dezidiert gesagt, dass sie die Unterstützung der Arbeit der Arbeitsämter vor Ort durch die BfA für nicht ausreichend erachten. Für Vogt liegt die Hartz-Kommission mit ihren Vorschlägen deshalb daneben. Im Kern sagt ja die Hartz-Kommission, die Arbeitsvermittlungsbehörde soll neu organisiert werden und zwar von oben nach unten. Unsere Umfrage zeigen dagegen, es gibt ein erhebliches Blockadepotenzial an der Spitze der Bundesanstalt für Arbeit, aber zugleich auch ein gewaltiges Reformpotenzial in den Arbeitsämtern selbst. Das gilt es zu stärken, nicht aber die Verwaltungsspitze. Aus Berlin berichtete Axel Brauer-Rabinowitsch. Am Freitag will Bundeskanzler Schröder in Berlin das Konzept der Hartz-Kommission zur Reform des Arbeitsmarkts offiziell vorstellen. Weil aber tatsächliche oder vermeintliche Details des Konzepts schon durchgesickert sind, wird seit Tagen heftig über Für und Wider einzelner Vorschläge diskutiert. Besonders leidenschaftlich geht es zu, wenn es um eine Amnestie für Steuerhinterzieher geht, sofern diese ihr Geld für eine Anleihe in Ostdeutschland zur Verfügung stellen. Aber dieser Vorschlag, so hat heute Finanzminister Hans Eichel erklärt, ist schon längst nicht mehr Bestandteil des Hartz-Papiers. Aus Berlin, Volker Fintermann. Aus dem Schlussbericht der Hartz-Kommission soll die Idee einer Steueramnestie für den Jobfloater bereits am vergangenen Freitag gestrichen worden sein. Doch die anhaltende Diskussion darüber, wie man das im Ausland geparkte Schwarzgeld wieder ins Land holen kann, lässt die Partei nicht los. Bundesfinanzminister Hans Eichel stellte heute jedenfalls klar, dass es eine Amnestie für Steuerflüchtige nicht geben wird. Schätzungen der deutschen Steuergewerkschaft zufolge haben die Deutschen rund 300 Milliarden Euro am Fiskus vorbei auf ausländischen Konten geparkt. Peter Hartz wollte dieses Geld für den Jobfloater in Ostdeutschland gewinnen und die Anleger mit der Aussicht auf Steuerfreiheit locken. Doch so weit will keiner gehen. Gerade die Bundesregierung suchte bereits gestern, diesen Eindruck aus der Welt zu räumen. Zwar könne man über unorthodoxe Vorschläge reden, hatte etwa Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärt, aber dafür müssten die Bedingungen stimmen. Wir werden sehr genau über die Bedingungen reden müssen, die gelten, damit es zum Verzicht auf Strafe, aber keineswegs zum Verzicht auf eine Gegenleistung kommen kann. Eine Steueramnestie wird aber quer durch alle politischen Lager abgelehnt. Eine Amnestie wäre auch überhaupt nicht wünschenswert, erklärte heute Morgen der Vorsitzende der deutschen Steuergewerkschaft Dieter Ondracek im Deutschlandfunk. All jene, die gesetzestreu waren, die treu und brav und richtig ihre Steuererklärungen ausgefüllt haben, müssen sich halt die letzten Dummen vorkommen, wenn nun denen, die den Staat betrogen haben, irgendwie goldene Brücke gebaut werden würde, dergestalt, dass sie weniger Steuern zahlen müssen, dass ihnen Steuern teilweise geschenkt werden oder vollkommen geschenkt werden, wenn sie denn in diese Jobfloater investieren. Dabei garantiert die geltende Gesetzeslage den Steuerbetrügern bereits heute Straffreiheit, sofern sie ihr Vergehen selbst zur Anzeige bringen. Fällig werden dann allein die hinterzogenen Steuern und keine zusätzlichen Strafgelder. Der Steuerexperte der FDP, Hermann Otto Solms, brachte dazu heute einen weiteren Vorschlag ein. Die Rückkehr der Schwarzgelder sollte befristet auf ein Jahr vereinfacht werden. Es wird belastet mit einer Pauschalsteuer in Höhe von 20-25% auf das nicht offenbarte Kapital, nicht auf die Zinsen. Die Zinseinkünfte im Ausland blieben diesem Vorschlag zufolge steuerfrei. Doch Bundesfinanzminister Hans Eichel setzt ganz auf eine europäische Lösung. Danach sollen alle Geldinstitute in der Europäischen Union verpflichtet werden, anfallende Zinserträge ausländischer Sparguthaben in die jeweiligen Heimatländer zu melden. Zwar drängen Luxemburg, Belgien und Österreich auf lange Übergangsfristen, sie müssten in dieser Zeit aber eine Quellensteuer auf die Zinserträge erheben und den Ertrag mit dem Heimatland des Anlegers teilen. Noch im Oktober wollen die EU-Finanzminister darüber beraten. Aber ohne entsprechende Abkommen mit Drittstaaten, etwa mit Liechtenstein, wäre mit solch einer Regelung nicht viel gewonnen.